Die bisherige Entwicklung beschreibt und wertet Manfred Mais in der nun folgenden Sendung Der goldene Schuss oder Löst der Tod das Problem? Der Beitrag wurde vom Westdeutschen Rundfunk produziert. Mama, Mama, Mama, komm, mach mir den Schuss mit Morphium und Heroin. Opium und Rosamin oder gib mir Lysergsäure, Diethylamid, Mescalin und Nepashit. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Wohl kaum ein anderes Thema der Innenpolitik bewegt und verwirrt die bundesdeutschen Gemüter derzeit mehr als der schier aussichtslose Kampf unserer Behörden und Institutionen gegen das Rauschgift und gegen die Rauschgiftsucht. Denn obwohl offizielle wie private Organisationen und Einrichtungen in den letzten Jahren eine Unzahl von Programmen, Aktivitäten und Maßnahmen beschlossen und gestartet haben, konnten sie in ihrem Kampf gegen das Drogenproblem bisher weder überzeugende Erfolge erzielen, noch solche für die nächste Zukunft in Aussicht stellen. Im Gegenteil, unter der Hand geriet den Trägern der Antidrogenfront die heimische Szene mehr und mehr außer Kontrolle. Und die augenscheinliche Entwicklung des bundesdeutschen Rauschgiftmarktes beweist, wie wirkungslos die politischen und fachlichen Konzepte zu seiner Bekämpfung in Wahrheit sind. Wie anders auch, wären die Hiobsbotschaften zu werten, von denen unsere Massenmedien nunmehr schon seit Jahren nahezu täglich berichten. Auf dem bundesrepublikanischen Drogenmarkt gibt es, trotz aller Fahndungserfolge in den letzten 2 Jahren, derzeit mehr Stoff als je zuvor. Neben Tabletten, Haschisch und Heroin machen sich jetzt zunehmend auch andere Drogen breit. Kokain, Methadon und das Engelstaub genannte PCB beispielsweise finden immer häufiger Abnehmer. Unablässig steigt auch die Zahl der Drogenabhängigen und Drogentoten. Und nicht zuletzt, immer mehr junge Menschen probieren die sogenannte weiche Droge Haschisch. Sei es aus Neugier oder sei es, weil sie ihnen als bequemer Konflikt- und Problemlöser gilt. Was die bundesrepublikanische Öffentlichkeit neben der offenkundigen Hilfs- und Konzeptlosigkeit ihrer administrativen wie privaten oder gemeinnützigen Einrichtungen zunehmend irritiert, ist die nachgerade chaotische Präsentation des Drogenproblems. Wohl kaum ein zweites Thema stellt sich dem staunenden Publikum ähnlich vielgestaltig, unübersichtlich und kontrovers dar. Was vor allem verwirrt, ist das unkoordinierte Neben- und Gegeneinander der zahllosen mit Drogenfragen beschäftigten Einrichtungen und Institutionen. Das von ihnen unablässig produzierte, bunt schillernde Gemisch aus geschätzten oder hochgerechneten Daten und Fakten, aus einander widerstreitenden Lehr- und Expertenmeinungen, aus Glaubensbekenntnissen und Ideologien unterschiedlichster Herkunft, aus strategisch wie politisch motivierten Falschmeldungen und Manipulationen. Zum Beispiel Frankfurt. Die hessische Metropole gilt, mit Ausnahme vielleicht des Sonderfalles West-Berlin, als Deutschlands Drogenstadt Nummer 1. Quelle: der offizielle Jahresbericht 1979 des Polizeipräsidenten Frankfurt vom 10. März 1980. Unter dem Stichwort registrierte Betäubungsmittelabhängige heißt es beispielsweise: Der Stand der seit 1970 im Dienstbereich straffällig gewordenen und im Einzelfall registrierten Drogenabhängigen beträgt zum 31.12.1979 2016 Personen beiderlei Geschlechts. Von dieser abhängigen Quote sind 187 Personen abzuziehen, da diese bereits in den vergangenen Jahren, meist infolge einer Drogenintoxikation, zu Tode kamen. Und weiter? Wegen der hohen Dunkelziffer muss im Raum Frankfurt am Main mit ca. 3.000 bis 4.000 Drogenabhängigen gerechnet werden. Der geschätzte Suchtstoffbedarf für Frankfurt liegt, ausgehend von der Konsumentenmenge des einzelnen Abhängigen, bei ca. 360 Kilogramm Heroin. Seit 1973 ist die Zahl der Drogenabhängigen, zu 95% Heroinisten, in Frankfurt um 620% gestiegen. Dem Frankfurter Drogenberater Enno Lücht, seit 1971 Mitarbeiter der kommunalen Drogenberatungsstelle Drop-In und seit 3 Jahren im Leitungsteam dieser Einrichtung tätig, kommen die offiziellen Daten schlicht spanisch vor. Nach seiner Kenntnis der Szene haben die tatsächlichen Zahlen eine ganz andere Größenordnung. Diese Zahlen sind mir überhaupt nicht bekannt, sondern von der Polizei kenne ich nur die Zahlen, dass wir etwa in Frankfurt 4.000 bis 5.000 registrierte Abhängige haben. Wir schätzen ja auch, dass es nicht nur die 4.000 Registrierten gibt, sondern wir meinen, dass es mindestens die doppelte Anzahl in Frankfurt gibt, wenn sie auch nicht registriert sind. Zum Beispiel kommen in die Registratur oder in die Statistik der Polizei nie die Leute rein, die die Beratungsstelle anlaufen. Also ich rechne damit, dass wir zwischen 5.000 und 8.000 Abhängige in Frankfurt haben. Und ich glaube nicht, dass es übertrieben ist. Für den Frankfurter Drogenberater Enno Licht lassen die niedrigen Zahlen der offiziellen Polizeistatistik im Grunde nur zwei Deutungen zu. Entweder weiß die Frankfurter Polizei nicht, wovon sie redet, oder aber die Strategie der Rauschgiftfahnder hat sich wieder einmal geändert. Ich habe da nur so spontane Vermutung, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass jetzt die Strategie der Polizei verändert worden ist. Das sieht man daran ja, dass hier die Haschwiese gesäubert wurde. Es ist ja kein Junkie mehr zu sehen auf der Haschwiese, wo vorher Hunderte standen. Sie haben sich verteilt und ich kann nur denken, dass es im Zusammenhang mit dieser Strategie ist, dass auch die Zahlen geändert worden sind. Ein Verdacht, der sich angesichts der bundesweit ganz erheblich widersprüchlichen Zahlen, seien es nun Suchtstoffmengen, Drogentote oder Abhängige, auch dem Gießener Kriminologen und Drogenforscher Arthur Kreuzer aufdrängt. Auch er vermutet, dass beispielsweise die offiziell zugestandene Zahl der Drogenabhängigen für das gesamte Bundesgebiet, das Bonner Gesundheitsministerium spricht von 40.000 bis 45.000, eher das Ergebnis politischer Opportunitäten und polizeilicher Strategien ist, als ein getreuliches Abbild der tatsächlich existierenden Verhältnisse. Denn harte, das heißt präzise Zahlen, herausgefunden etwa durch methodisch einwandfreie Untersuchungen, gibt es bis heute noch nicht. Wenn man das Problem klein sehen will oder wenn man zeigen will, dass man was getan hat seitens der Politiker, dann drückt man die Zahlen. Diese Tendenz wurde von manchen Länderdrogenbeauftragten, aber teilweise auch vom Gesundheitsministerium in Bonn verfolgt. Wenn man dagegen Problembewusstsein schaffen will und Mittel einwerben will, sei es bei der Polizei, sei es bei der Therapie, dann ist man eher bestrebt, wieder große Zahlen zu nennen. Also mit den Zahlen wird auch Drogenpolitik gemacht. Die Zahl 40.000 oder 45.000, die war mal richtig, ist aber wohl heute nach unseren Einschätzungen nicht mehr richtig. Ich selbst meine, die tatsächliche Zahl dürfte sich zwischen 60.000 und 80.000 bewegen. Das Spiel mit den Drogenzahlen ließe sich beliebig fortsetzen. Denn für alles, was in der Bundesrepublik nur irgend mit der Rauschgiftszenerie zu tun hat, seien es nun Stoffmengen, Preise, Konsumentenalter und Drogentote oder auch die zur Abwendung der Drogengefahr eingesetzten Mittel, Einrichtungen und Personen, für alles gibt es bei uns mit schöner Regelmäßigkeit immer mehrere, häufig weit voneinander abweichende Daten und Lesarten. Eine vorläufig letzte Zahl mag das verdeutlichen. Nach neuesten, wenngleich inoffiziellen Erkenntnissen und Hochrechnungen, ist die Zahl der Heroinabhängigen in der Bundesrepublik in Wirklichkeit ungefähr dreimal so hoch wie vom Bonner Gesundheitsministerium offiziell zugegeben, nämlich rund 150.000. Was sich auf dem Gebiet der Rauschgiftdaten abspielt, ist gewissermaßen symptomatisch für das, was man hierzulande Drogenpolitik nennt. Keiner weiß etwas Genaues und jeder wurschtelt vor sich hin. Angesichts der zahllosen, eher neben den miteinander operierenden Instanzen und Organisationen in Bund, Ländern und Gemeinden nimmt das Durcheinander in Sachen Drogen und Drogenabwehr allerdings kaum Wunder. Denn neben den Parlamenten und ihren zahlreichen Ausschüssen und Unterorganisationen nehmen sich von München bis Kiel vor allem folgende Vereinigungen, Einrichtungen, Anlaufstellen und Personen des brisanten Problems an. Innen-, Justiz-, Sozial- und Gesundheitsbehörden aller Art. Zoll und Polizei, vom kommunalen Rauschgiftdezernat bis hin zum Bundeskriminalamt. Gerichte und Gefängnisse. Soziale, karitative, private und kommerzielle Beratungs- und Therapieeinrichtungen. Krankenhäuser, Fachkliniken und psychiatrische Anstalten. Krankenkassen und Versicherungsträger. Ärzte, Psychiater, Pfarrer, Psychotherapeuten, Sozialarbeiter, Drogenberater und Drogenkontaktlehrer. Wohngemeinschaften, Bürgervereine, Eltern- und Selbsthilfegruppen und viele andere mehr. Wenn die Vielzahl der mit Drogen beschäftigten Einrichtungen und Personen ihr oft seit Jahren unermüdlicher und aufreibender Kampf gegen Rauschgift und Rauschgiftsucht gleichbedeutend wäre mit effektiver Arbeit, wenn Quantität mithin Qualität bedeutete, Dann bräuchten wir uns um die fernere Entwicklung der bundesrepublikanischen Rauschgiftszene keine großen Sorgen zu machen. Genau das Gegenteil aber ist nötig. Denn trotz aller Mühen, Programme und starken Worte der letzten Zeit verschärft sich die Situation an der Drogenfront zusehends. Nach Ansicht der Experten vor Ort wird uns das Thema Rauschgift noch viele Jahre in Atem halten. Es wird noch weitergehen. Ich glaube auch noch eine gerüttelte Zeit. Meiner Schätzung aber bitte, dass, ich kann es das nicht belegen. Das ist ein Gefühl, glaube ich, dass wir den Zenit vielleicht in 10 Jahren erreicht haben, wo wir wissen, wie groß ist eigentlich der Umfang. Die praktischen Schwierigkeiten beim Kampf gegen die Rauschgiftsucht beginnen meist schon mit der Definition des Problems. Die Amerikaner, die uns auf diesem Gebiet ja einige leidvolle Erfahrungen voraus haben, prägten hierfür das Wort vom Drug Problem Problem. Es ist mithin schon ein Problem, das eigentliche Problem überhaupt als solches zu erkennen. Handelt es sich nämlich bei dieser Seuche primär um ein Kriminal-, Gesundheits-, Sozial- oder Familien- und Erziehungspolitisches Problem? Je nachdem, für was man sich entscheidet, sind die Akzente je unterschiedlich zu setzen. Fest jedenfalls steht, dass es beim Thema Rauschgift zunächst einmal und vor allem um ein kriminalpolitisches Problem geht. Und das auf gleich 2 Ebenen, auf der Beschaffungs- und Folgekriminalität durch die abhängigen Konsumenten und auf der des illegalen Handels mit suchterzeugenden Stoffen durch die Dealer. Hans-Joachim Völlinger vom Hessischen Landeskriminalamt in Wiesbaden. Zu den Händlerstrukturen ist zu sagen, dass wir im Rhein-Main-Gebiet häufig Türken oder türkische Staatsangehörige als Rauschgifthändler ausfindig machen können, die gegebenenfalls durch familiäre Bande mit anderen uns bekannten Rauschgifthändlern irgendwie verbunden sind, die auch dann, wenn sie von der Polizei gefasst werden können und nun ihre Untersuchungshaft oder auch Strafhaft anzutreten haben, durchaus sicher sein können, dass sie von Familienangehörigen weiterhin unterstützt werden, auch die zurückgebliebenen Familienangehörigen ihrerseits. Dass wir allerdings auch feststellen, dass nicht nur familiäre Bande, sondern auch örtliche Bande bestehen, sodass das Zerschlagen einer solchen Sippe mit ziemlich großem Aufwand nur möglich ist. Der Handel mit Rauschgift, allein beim Heroin, schätzt man den jährlichen Umschlag hierzulande auf 5 bis 10 Tonnen, liegt zum Teil ganz überwiegend in ausländischen, sprich in türkischen Händen. Denn Ermittlungen der Polizei, immerhin leben gegenwärtig über 1 Million Türken in der Bundesrepublik, stehen deshalb auch kaum überwindbare Hindernisse entgegen. Sprachliche wie kulturelle Barrieren, traditionell hierarchisch organisierte und sich nach außen fest abschirmende Familienverbände, das Denken in Kategorien der Clan- und Sippenzugehörigkeit und so weiter. Entsprechend dürftig fallen denn auch aufs Ganze gesehen die Fahndungserfolge der Polizei in dem Milliardengeschäft aus. Die hessischen Behörden beschlagnahmten im vergangenen Jahr immerhin rund 105 Kilogramm Heroin. Dass sie überhaupt nennenswerte Mengen des tödlichen Giftes sicherstellen können, verdanken sie vor allem einigen spektakulären Fahndungsmaßnahmen sowie der verstärkten Hilfe von Zoll- und Bundesgrenzschutz. Hans-Joachim Völlinger vom Hessischen Landeskriminalamt in Wiesbaden würde es schon als großen Erfolg polizeilicher Arbeit werten, wenn sich der Heroinmarkt nicht noch mehr ausbreitet und die Zahl der Abhängigen nicht weiter anstiege. Zu dem Drogenproblem und der Bekämpfung, dem Austrocknen ist natürlich zu sagen, auch dem personellen Einsatz, dass wir zunächst natürlich bemüht sein werden, mit den uns zur Verfügung stehenden personellen Kräften ein weiteres Ausufern des Drogenhandels, des Drogenkonsums zu verhindern, um dann gegebenenfalls auch an dieses Wort des Austrocknens gehen zu können. Aber zunächst versuchen wir natürlich erstmal den einen Status quo aufrechtzuerhalten. Ohne die tatkräftige und kooperative Hilfe anderer Dienststellen, insonderheit der Ausländerbehörden, erscheint dem Wiesbadener Kriminalen ein auch nur halbwegs erfolgreicher Kampf gegen den Rauschgiftnachschub jedoch kaum möglich. Denn was nutzt es, wenn der ausländische Großdealer nach seiner Festnahme weiterhin im Lande bleiben und selbst aus dem Gefängnis heraus seine Fäden weiterspinnen kann. Man kommt sich manchmal so vor, als ob man hier gegen Windmühlen kämpfen würde. Nur haben wir Gott sei Dank noch diesen Idealismus, um nicht die Flinte ins Korn zu werfen. Dieser im Grunde wenig optimistischen Lagebeurteilung auf überregionaler Ebene entspricht, wie man die Rauschgiftsituation vor Ort einschätzt. Auch hier, so stellt etwa der stellvertretende Leiter des Rauschgiftdezernates Frankfurt, Peter Loos, fest, gibt es kaum eine realistische Möglichkeit, den Handel mit harten Drogen bzw. seinen Konsum wirksam zu unterbinden. Wenn man sich also vorstellt, dass in einem Jahr 3-4 große Gruppen hier in Frankfurt hochgenommen wurden, wenn man ein bisschen die Polizei kennt, weiß man, dass man in einer Gruppe manches Mal ein halbes Jahr bis ein Dreivierteljahr sitzt, bis man sie beweiserheblich überführt hat. Nur das nützte nichts, weil wir dann auch sehr bald erkannt hatten, dass im gesamten Rhein-Main-Gebiet wahrscheinlich 20 bis 30 Händlerorganisationen operieren und da uns ganz einfach die Luft fehlte gegen eine derartige Vielzahl von Gruppen, die auch meistens im Familienverband arbeiteten, also fast schon so etwas Mafiosi-ähnliches hatten, mit all diesen Gruppen fertig zu werden. Sondern man kann nur sich schwerpunktmäßig mit einer entsprechend großen Personenzahl einen nach dem anderen vornehmen. Es ist uns zum Teil zu viel geworden. Zu viel wurde es der Frankfurter Polizei vor allem deshalb, weil sie sich dem strafrechtlichen Opportunitätsprinzip folgend im Laufe der Zeit immer mehr um die Abhängigen und die von ihnen begangenen Delikte kümmern musste. Es ihr folglich beim Kampf gegen die viel gefährlichere Rauschgiftmafia an Zeit und Personal fehlte. Wie dem auch sei, die sogenannte Suchtkriminalität ist, vor allem wegen der permanent wachsenden abhängigen Zahlen, zu einem erheblichen Kriminalitätsproblem geworden. Denn früher oder später wird fast jeder Abhängige auch zum strafrechtlich in Erscheinung tretenden Delinquenten. Sei es durch den bloßen Besitz von Rauschgift, den Kleinhandel mit Drogen oder aber durch sogenannte Beschaffungsdelikte. Mit dem Anstieg der abhängigen Zahlen in den letzten Jahren erhöhte sich natürlich zugleich auch die Zahl der von Abhängigen begangenen Straftaten rapide. So benötigt beispielsweise ein Heroinabhängiger derzeit monatlich mindestens 3.000 Mark für seinen Stoff. Dabei sind die Preise wegen der augenblicklichen Drogenschwemme extrem niedrig. Und da der ständige Konsum von Drogen den Abhängigen meist schon nach kurzer Zeit arbeitsunfähig macht, er zumindest nicht mehr regelmäßig arbeiten kann, muss er sich seinen Drogenkonsum über kurz oder lang auf weniger legale Weise finanzieren. Erstens mal hat er hier ganz hübsch gestohlen. Damals waren wir ja noch so harmlos, dass alles offen rumstand und wir gar nicht auf die Idee kamen, dass er irgendwas wegnehmen würde oder Geld aus dem Portemonnaie nehmen würde. Die Drogen finanzierte sie anfangs durch Prostitution und Diebstähle. Sie bekam aber nach gar nicht langer Zeit einen Ekel vor diesem Geschäft, sodass sie voll umstieg und sich mit Checken und Dealen, also Kleinhandel, immer ihren Schuss mit verdiente. Hat dann wahrscheinlich auch gedealt, Schwarzfahren, Straßenbahn, dann Diebstähle in Kaufhäusern. Und dann an die letzte Anklage war, dass der Verdacht bestand, dass sie gedealt hatte. Und es hat sich so mit der Zeit summiert, 14 Strafverfahren laufen. Also immer alles nur Beschaffungskriminalität. Jeder Drogenabhängige, so formuliert es der Frankfurter Rauschgiftfahnder Peter Loos, ist objektiv hochkriminell. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen, weil er, um seine Sucht überhaupt finanzieren zu können, stets neue Straftaten begehen muss. Zum anderen, weil von ihm eine extrem hohe Ansteckungsgefahr ausgeht. Für uns ist der Drogenabhängige an sich ein hochkrimineller Personenkreis. Das müssen Sie so verstehen, dass er objektiv hochkriminell ist. Objektiv heißt, er begeht Straftaten, er dealt, er raubt, er muss klauen, um seine, wir schätzen, 3.000 Mark im Monat für seine Heroinsucht aufzubringen. Und darüber werden ganz einfach Delikte und Straftaten begangen. Und wir gehen also davon aus, dass jeder einzelne Drogenabhängige im Laufe seiner Karriere einen erklecklichen Anteil neuer Drogenabhängige erzeugt. Und dieser epidemiologische Effekt, dass also einer dann gleich 3, 4 oder 10 neue Drogenabhängige erzeugt, den gilt es zu unterbinden, indem man den Drogenabhängigen einfach nicht draußen lässt und dieses Tun fortsetzen lässt. Genau hier aber beginnen die eigentlichen Probleme der Polizei mit den Abhängigen. Genau hier wird ihr Kampf gegen die Suchtkriminalität zu einem Sisyphos-Unternehmen. Denn wer nimmt der Polizei die Abhängigen wirklich ab, die sie getreu dem gesetzlichen Auftrag immer wieder von der Szene holt? Die Gefängnisse sind überfüllt und im Übrigen auch wenig geeignet, aus Süchtigen Enthaltsame zu machen. Stoff gibt es hier immer in ausreichenden Mengen, dafür fehlt es jedoch an hinreichenden Therapiemöglichkeiten. Die Krankenhäuser lehnen eine Aufnahme der Drogenkranken meist aus grundsätzlichen Erwägungen ab. Oder aber sie werfen sie spätestens nach der körperlichen Entgiftung wieder hinaus. Die geschlossenen Anstalten schließlich sind derart nach außen abgeschirmt, dass es nur selten an Nachschub für die Abhängigen mangelt, beziehungsweise Entweichungen in die Freiheit immer wieder möglich sind. Quintessenz der polizeilichen Aktivitäten, der Drehtüreffekt. Letztes Jahr ist mir das aufgefallen, dass die Masse der Drogenabhängigen, die man in einschlägigen Örtlichkeiten gesehen hatte, dass man die ja alle schon mal kannte. Die hatte man schon mal festgenommen. Die waren schon ein paar Mal in einer Heilanstalt gewesen, die waren mehrfach schon polizeilich untergebracht worden. Sie haben schon vor einem Richter gestanden oder vor einem Haftrichter gestanden und welche Institutionen da überhaupt mit zu tun haben. Und für einen Polizisten vor Ort ist dann immer die Frage, wer lässt sie denn eigentlich immer wieder raus? Eines jedenfalls, so meint auch der Wiesbadener Rauschgiftfahnder Hans-Joachim Völlinger, scheint sicher. Mit polizeilichen und strafjustiziellen Mitteln allein ist das Rauschgiftproblem ganz gewiss nicht in den Griff zu bekommen. Wir sind in diesem gesamten Räderwerk der Bekämpfung, wenn ich so mal sagen will, ein Zahnrädchen. Wir sind nun mal nach dem Gesetz verpflichtet, gegen Verstöße des Betäubungsmittelgesetzes vorzugehen. Und das ist unsere erste Aufgabe. Hier sind natürlich auch andere Institutionen aufgerufen, die sich in erster Linie natürlich um die Rehabilitation der Drogenabhängigen kümmern müssen. Wie gesagt, strafrechtliche Mittel, darüber sind sich sowohl Experten wie Politiker einig, reichen alleine kaum aus, das Rauschgiftproblem zu lösen. Vor allem dem Abhängigen selbst ist mit Polizei, Justiz oder Gefängnis wenig gedient, ist er doch zuallererst ein Kranker, der nur weil er süchtig ist, zum Straftäter wird. Was der Abhängige insbesondere braucht, ist, auch wenn das Wort schon abgegriffen klingt, mehr Therapie statt Strafe. Ob allerdings die zahlreichen Behörden und Institutionen, die ihrer Aufgabenstellung und ihrem Selbstverständnis nach hierbei zu helfen haben, dazu überhaupt in der Lage sind, ist mehr als zweifelhaft. Bei uns gibt es nur beschämend wenige Stätten, die qualifizierte Herointherapien durchführen. Allen bundesdeutschen Heroinabhängigen zusammen stehen nur etwa 1.500 bis 1.800 sogenannte Langzeittherapieplätze zur Verfügung. Doch abgesehen davon sind nur die wenigsten Einrichtungen so beschaffen, dass sie das widrige Geschäft mit der erforderlichen Wirksamkeit betreiben können. Weder von ihrer Struktur und Arbeitsweise noch von ihrer Konzeption und Ausstattung her können sie mehr als Stückwerk leisten. Die Therapie suchtkranker Menschen, insbesondere aber von Heroinabhängigen, muss, und das gilt als gesicherte Erkenntnis, in einer längeren Kette von geeigneten Behandlungseinrichtungen erfolgen. Nur dann ist auch einigermaßen sicher, dass der Rauschgiftsüchtige nicht wieder in sein Milieu zurückfällt und erneut abhängig wird. Wie so etwas im Idealfall vor sich geht, beschreibt die Drogenbeauftragte des Landes Hessen, Charlotte Berger. Der Beginn der Behandlung muss, und das ist unbestritten, in Form der Entgiftung in einer Klinik stattfinden. Nach Abschluss dieser Entgiftung sollte und darf der Suchtkranke nicht entlassen werden, da man nicht davon ausgehen kann, dass er so weit stabilisiert ist, dass er nunmehr eine Langzeiteinrichtung zu durchlaufen vermag, da diese Einrichtung ja eine offene ist und die nur durch den Gruppendruck den Betreffenden in der Einrichtung zurückhalten kann. In dieser Zeit müssen schon erste Ansätze zur Psychotherapie stattfinden. Es muss ferner eine Regulierung der vegetativen Rhythmen, des Tag-Nacht-Rhythmus, des Essen-Trinken-Rhythmus erfolgen. Das ist eine Fülle von Notwendigkeiten, die so im Allgemeinen gar nicht gesehen werden, aber bei den dort Tätigen sehr wohl bekannt sind. Diese Zeit kann vielleicht nach wenigen Wochen abgeschlossen werden. Es kann auch sein, dass das 1-2 Monate dauert. Erst nach Abschluss dieser Zeit halten wir einen Übergang in die Langzeiteinrichtung für opportun. Die Zahl der Therapieabbrüche und Verweise ist enorm hoch. Steht der Drogenabhängige jedoch die harte Zeit der meist 18 bis 24 Monate dauernden Langzeittherapie durch, so ist er im Anschluss hieran in sogenannten Nachsorgeeinrichtungen wie therapeutischen Wohngemeinschaften, Schulen und Ausbildungsstätten endgültig fit zu machen für ein Leben ohne Drogen in voller Freiheit und Selbstverantwortung. Soweit die Theorie. Wie aber sieht die gewöhnliche Praxis aus? Im grauen Drogenalltag, so viel vorweg, hat der durchschnittliche Abhängige kaum eine realistische Chance, jemals in den Genuss einer erfolgversprechenden Therapie zu kommen. Und zwar aus vielerlei Gründen. Einer der wichtigsten, nur wer echt motiviert ist, sprich, wer sich aus freiem Willen um eine solche Heilmaßnahme ernsthaft und nachdrücklich bemüht, erscheint den meisten Drogenberatern als für eine Langzeittherapie geeignet. Wie aber kann sich ein Rauschgiftsüchtiger wirklich frei für eine Therapie entscheiden, wenn es zum Wesen seiner Suchtkrankheit und Suchtpersönlichkeit gehört, alle auftauchenden Probleme und Schwierigkeiten auf leichte Art und Weise, also mithilfe von Drogen, lösen zu wollen? Heroin ist eine Sache, die, man darf sich nicht vorstellen, dass das Zeug anfänglich eine Negativwirkung auf einen hat, sondern das hat eine absolute positive Wirkung. Das heißt, wir kennen ja alle unseren normalen Alltag, der mit Stress immer verbunden ist. Und Heroin ist eigentlich gerade das Mittel, das einem von diesem Stress, von diesem Alltagsbewusstsein vollkommen heraushebt. Das heißt, wenn du nun unter Problemdruck stehst oder wenn du mit deinem Leben nicht mehr klarkommst oder was weiß ich und du machst dir einen Druck, das betäubt dich ja immens stark, dieses Heroin. Das heißt, Probleme, die sonst anstehen, Schwierigkeiten, die man hat, die fallen einfach von einem ab. Die interessieren einen in dem Moment überhaupt nicht mehr. Man hat damit eigentlich gar nichts zu tun, man ist betäubt, man steht nicht mehr unter diesem Druck, Leistungsdruck ist absolut nicht mehr da, sondern man hat Zeit. Eigentlich ist das nur ein absolutes Relaxedsein. Und das ist auch das Gefühl, was einen immer wieder dazu verführt, das Zeug zu nehmen. Ein Fixer ist nie freiwillig, wirklich freiwillig. Er wird nur freiwillig durch den Leidensdruck, der durch Gerichtsverfahren und Notzustände entsteht. Wirklich freiwillig in eine Therapie geht kein Fixer. Das tut er nur, wenn er auf dem Türke ist, wenn er also eine Entzugserscheinung hat. Die Freiwilligkeit als Voraussetzung zu nehmen, ist ein Widerspruch in sich selbst. Denn wenn er wirklich primär freiwillig ist, dann braucht er keine Therapie mehr. Es ist ein Kennzeichen der Heroinabhängigkeit, dass der Betreffende immer weiter fixen will. Er kann nicht anders. Er hat eine Seuche, die er selbst nicht bekämpfen kann. Die erste Station, die ein entzugswilliger Rauschgiftsüchtiger auf seinem langen Weg zum Therapieplatz anzulaufen hat, ist in der Regel die örtliche Sucht- und Drogenberatungsstelle. Hält man ihn hierfür echt motiviert und therapiefähig, was nicht selten in Wochen oder Monate während den Vorgesprächen getestet wird, dann beginnt zunächst einmal, so die Frankfurter Drogenberater Jürgen Schaltenbrand und Enno Lücht, die mühsame Suche nach einem zahlungswilligen Kostenträger. Immerhin kostet ein Tag Therapie in einer Langzeiteinrichtung zurzeit mindestens 100 Mark. Da ist natürlich jetzt ein Gerangel zwischen den verschiedenen zuständigen Einrichtungen einfach deswegen logischerweise die Folge, als beispielsweise das Sozialamt der letztrangige Kostenträger ist. Das heißt, ehe das Sozialamt dran ist mit Zahlen, sind alle anderen zuständigen Einrichtungen, also Kassen, Rentenkassen, Krankenkassen dran. Und wir müssen erstmal herausfinden, hat er einen Anspruch bei irgendeinem der Rentenversicherungsträger, bei der BFA oder bei der LVA? Bis wir das rausgekriegt haben, weil der Junkie meistens nicht in der Lage ist, zu sagen, ob er in den letzten Jahren irgendwann mal auf der Lohnsteuerkarte oder auf Lohnsteuerkarte gearbeitet hat. Bis wir das rausgefunden haben, vergehen in der Regel 6 Wochen, beziehungsweise es vergehen dafür 6 Wochen, dass uns die Rentenversicherungsträger einen Bescheid erteilen. Nach diesen 6 Wochen, negativ oder positiv, müssen wir entweder einen anderen Antrag stellen beim Landeswohlfahrtsverband, wenn die Rentenversicherungsträger nicht dafür zuständig sind. Der Landeswohlfahrtsverband übernimmt dann in der Regel die Kosten zur Sicherung. Wir können vorher keinen Therapieplatz suchen, weil die Rentenversicherungsträger, wenn sie zuständig sind, uns vorschreiben, wohin der Klient zu kommen hat. Das heißt also, dass wir erst dann beginnen können, mit einer Therapiestätte zu suchen, wenn wir wissen, wer der Kostenträger ist. Und das dauert in der Regel bis zu 8 Wochen. Und in diesen 8 Wochen springen uns mindestens 50% wieder von der Klinge. Das heißt, sie gehen zurück auf die Seen und drücken weiter und kommen irgendwann mal wieder in die Beratungsstelle mit demselben Anliegen, dass sie in Therapie wollen. Und das ist der Kreislauf. Von diesen Leuten spricht die Bürokratie davon, dass das dann Therapieresistente sind. Ist der Kostenträger endlich gefunden? Bedeutet das aber noch lange nicht, dass der Abhängige nun auch schnellstens seinen Therapieplatz erhält. Nun mussten wir uns erkundigen, was alles beigebracht werden musste. Und da ging die ganze Sache schon sehr schleppend vor sich. Denn einmal hatte er keinen Stoff, kein Geld, dann war er sehr bereit, dort weiterzuarbeiten auf diesem Gebiet. Und dann wieder hatte er was und dann ging er wochenlang nirgendwo hin, zu keinem Arzt, nicht zum Gesundheitsamt, all die Stellen, die er ja anlaufen musste, um verschiedene Zeugnisse zu bringen. Thoraxuntersuchung wegen TBC, Hautarzt wegen Geschlechtskrankheiten hauptsächlich, dann völlig gerichtet Zähne mit Bescheinigung vom Zahnarzt. Dann hat der Arzt, der ihn behandelte, auch noch einen Bericht geschrieben über ihn, über seine Karriere, soweit er das miterlebt hatte. Und dann musste die Kostenfrage geregelt werden. Dann musste also das Sozialamt eingeschaltet werden in seinem Falle. Das waren also doch schon allerhand Papiere, die da gebracht werden mussten. Das war alles nicht an einer Stelle zu beschaffen. Immerhin hat er sich in dieser Zeit 3-mal in Wiesbaden-Erbenheim vorgestellt, 2-mal zu einem Aufnahmegespräch. 2-mal ist er wieder weggeschickt worden, weil er zu war, wie die das nennen, also unter Drogen stand. Und das 3. Mal hat man ihm gesagt, du kannst kommen. Nun waren die Unterlagen aber noch nicht fertig beschafft. Sie hätten ihn genommen, wenn er jetzt, sagen wir mal, innerhalb von 1 oder 2 Wochen das alles geschafft hätte und beigebracht hätte, dann wäre er dort gleich aufgenommen worden. Aber das hat er eben nicht geschafft. Aber selbst wenn vom Therapieaspiranten alle administrativen und sonstigen Klippen glücklich umschifft werden konnten und er sich schließlich zum körperlichen Entzug in einer geeigneten Klinik aufhält, sind damit noch nicht alle therapiefeindlichen Hindernisse aus dem Weg geräumt. Kann nämlich die Beratungsstelle nunmehr nicht innerhalb kürzester Frist einen der raren Therapieplätze für ihren Klienten ergattern, so entsteht spätestens 2 bis 3 Wochen nach seiner Einweisung zur Entgiftung ein gefährliches Vakuum. Längere Zeit kann ihn die Klinik kaum in ihren Mauern behalten und ihn vor einem möglichen Rückfall behüten. Unsere in dieser Hinsicht antiquierten Freiheitsentzugsgesetze lassen dies nicht zu. Da es aber für dieses oft Wochen und Monate dauernde Lauern auf einen Therapieplatz keine geeigneten Überbrückungs- und Warteräume gibt, der auch nach seinem Entzug äußerst labile und auffällige Drogenabhängige, aber zumeist nur noch Bekannte und Freunde im Drogenmilieu hat, ist sein Rückfall in die Drogensucht meist schon mit der Entlassung aus der Entzugsstation vorprogrammiert. Gelingt es endlich dem therapiewilligen Rauschgiftkonsumenten, allen administrativen und organisatorischen und praktischen Widrigkeiten zum Trotz, in einer qualifizierten Langzeiteinrichtung unterzukommen, und hält er die lange und mühsame Zeit der Therapie auch standhaft durch, dann wird der Erfolg dieser Maßnahme häufig durch die fehlenden Nachsorgeeinrichtungen wieder gefährdet. Gilt es doch unter Fachleuten als ausgemacht, dass auch ein therapierter Abhängiger mindestens noch 1 bis 2 Jahre nach Abschluss seiner Therapie in hohem Maße rückfallgefährdet ist. Um ihn endgültig fit zu machen für ein drogenfreies Leben in freier Selbstverantwortung, bedürfte es deshalb einer intensiven Nachbetreuung. Als wäre es damit noch nicht genug der unerfreulichen Desorganisation und des Missmanagements, sorgen die an der Drogenfront tätigen Einrichtungen und Dienststellen darüber hinaus durch überflüssigen Methodenstreit sowie durch Unkenntnis und Ignoranz für eine gehörige Portion zusätzlichen Wirrwarrs. So etwa, wenn bereits im Vorfeld der eigentlichen Therapie eine Maßnahme die andere gefährdet oder gar aufhebt. Eine Hand praktisch nicht weiß, was die andere tut. Die Zeche für dieses institutionelle Durcheinander, so der Gießener Kriminologe und Drogenforscher Arthur Kreuzer, hat noch allemal der therapiebedürftige Abhängige zu zahlen. Wir erleben es aber auch auf dem örtlichen Niveau, dass etwa Leute in der Drogenberatungsstelle den Jugendgerichtshelfer nicht kennen, dass der Jugendgerichtshelfer die Drogenberater nicht kennt, dass die Polizei die Drogenberatungsstellen nicht kennt, nicht die Mitarbeiter kennt, dass die Gerichte nicht die Therapiestätten kennen. Würde man sich gegenseitig kennen, von Person zu Person, würde man mal gemeinsam und in bestimmten Abständen mit Problemen, vielleicht an einem neutralen Ort, sprechen, dann würden sich viele der praktischen Schwierigkeiten bewältigen lassen und es käme nicht zu Rechtskonflikten, wie sie allenthalben wieder zu beobachten sind. So geben beispielsweise nicht wenige Eltern und Verwandte den Kampf um ihre süchtigen Kinder und Angehörigen letztlich nur deshalb auf, weil ihnen auf Behörden und Beratungsstellen immer wieder unterschiedliche, häufig einander widersprechende oder aufhebende Ratschläge und Hinweise gegeben werden. Was bleibt ihnen schließlich auch anders, als zu resignieren, wenn zum Beispiel ein Fachmann sagt, sie sollten dem Süchtigen keine, wie auch immer geartete Hilfe mehr zuteilwerden lassen, der Nächste ihnen aber empfiehlt, um ihr Kind oder ihren Angehörigen zäh und energisch zu kämpfen. Einmal wird gesagt, wenn einer von einer Sucht loskommt, hat er Bezugspersonen, die ihm einen gewissen Halt geben. Da wird gesagt, niemals die Verbindung zu ihrem Kind unterbrechen. Das Gegenteil wird einem aber auch gesagt. Einem wird gesagt, wenn Sie so einen Menschen bei sich aufnehmen, wenn Sie ihn unterhalten, dann fördern Sie seine Sucht, indem er es ja so bequem hat und weiter gar nichts zu tun braucht. Wir erfahren als Eltern aber alle, dass unsere Kinder nachher keine Bezugspersonen mehr haben, keine Freunde und dergleichen, dass wir schließlich die Letzten sind, die überhaupt noch Bezugspersonen sind, wenn man mal von der Szene absehen will. Jetzt finden Sie mal als Eltern den Mittelweg. Wen wundert es da angesichts des organisierten Chaos noch, dass die Drogenabhängigen selbst sich von jedermann im Stich gelassen fühlen und entsprechend schlecht auf Behörden und Institutionen zu sprechen sind? Dass sie, obwohl hilfebedürftig, ihnen grundsätzlich misstrauen und am liebsten aus dem Wege gehen? Ich habe also bei Behörden und Beratungsstellen vorher überhaupt keine Hilfe gesucht. Denn ich bin Behörden gegenüber und auch so normalerweise den Drogenberatungsstellen doch ein bisschen skeptisch gegenüber. Auf der Sien ist es so, wenn da mal was von Therapie gesprochen wird oder wenn man da mal was von Therapie hört, dann nur die negativsten Sachen. Und das ist mir ist es schon klar, dass da die meisten zurückschrecken. Nirgendwo lässt sich das Dilemma der bundesdeutschen Therapie- und Beratungsstellen besser ablesen als an den Zahlen der sogenannten Erfolgsstatistik. Zwar behaupten offizielle Stellen in Bund und Ländern unablässig, die Quote der erfolgreich behandelten Rauschgiftsüchtigen habe in den letzten Jahren erheblich verbessert werden können. So stellte beispielsweise die Bonner Gesundheitsministerin Antje Huber in der Rauschgiftdebatte des Deutschen Bundestages am 25. Januar 1980 fest, seit dem Jahre 1970 sei die Quote der erfolgreich verlaufenden Drogentherapien von 1 auf etwa 30% angestiegen. Vor Ort, so der Frankfurter Drogenberater Enno Lücht, liest sich die Erfolgsstatistik dagegen wesentlich bescheidener. Denn zum einen gibt es hierzulande bis heute kaum eine ernstzunehmende Erfolgskontrolle. Zum anderen kommt nur eine kleine, sorgfältig vorselektierte Gruppe von Abhängigen überhaupt in den Genuss einer solchen Therapie. Dass nach mehr als 10 Jahren Drogenerfahrung in der Bundesrepublik Deutschland, davon etwa 7 bis 8 Jahre mit sogenannten harten Drogen, wesentlich mehr als bisher getan werden muss, soll sich diese Seuche nicht immer weiter ausbreiten und immer mehr Opfer fordern, ist inzwischen auch dem letzten Provinzpolitiker klar geworden. Nach offiziellen Angaben starben im letzten Jahr über 600 junge Menschen am Heroin, nach inoffiziellen mindestens 1000. Derzeit vergeht kaum eine Woche, in der nicht irgendein Parlament oder Ausschuss, Kreis oder Parteitag über zu treffende Maßnahmen berät, Konferenzen einberuft, Expertenhearings abhält, Resolutionen verfasst, programmatische Erklärungen abgibt oder auch einmal konkrete Maßnahmen beschließt. So häufen sich, besonders in den letzten Monaten, die Meldungen über konkret eingeleitete Schritte und Maßnahmen zur Bekämpfung der Drogensucht. Da gibt es zum Beispiel das Sofortprogramm des hessischen Innenministers Gries mit seiner Verstärkung der fahndungsintensiven Mittel. das 60 Millionen Mark schwere Programm seines Kollegen im Sozialministerium, Armin Klaus, zur Bekämpfung der Drogensucht. Sowie das erst kürzlich verabschiedete und auf 4 Jahre konzipierte Landesprogramm zur Intensivierung der Bekämpfung des Drogenmissbrauchs des Düsseldorfer Sozialministers Fartmann. Aus Umfang und Vielfalt der vorgelegten Programme aber zu schließen, das Problem sei nun endlich in all seinen Dimensionen erkannt und ausgeleuchtet, man habe es zumindest theoretisch im Griff, die Situation auf der Drogenszene werde sich in absehbarer Zeit grundlegend und zum Besseren wenden, dieser Schluss wäre verfehlt und leichtfertig. Dazu sind die bisher getroffenen Entscheidungen und eingeleiteten Schritte beileibe nicht imstande. Denn eines ist allen bisher bekannt gewordenen Maßnahmenkatalogen und Absichtserklärungen gemeinsam. Sie bewirken nicht wesentlich mehr Kooperation und Flexibilität der damit beschäftigten Institutionen und Einrichtungen. Sie haben keine einheitliche und ressortübergreifende Gesamtkonzeption. Und es fehlt ihnen schließlich an Mut und Entschlossenheit, notfalls auch harte und unpopuläre Maßnahmen zu treffen bzw. durchzusetzen. Wir werden uns also auch weiterhin mit Stückwerk und vorläufigen Maßnahmen begnügen müssen. So zum Beispiel im Falle des erst kürzlich vom Deutschen Bundestag beratenen und beschlossenen neuen Betäubungsmittelgesetzes. Mit seiner Hilfe soll es künftig möglich sein, die eigentlichen Drogenhändler, also jene, die große Mengen Rauschgift ins Land schmuggeln und hier vertreiben, härter als bisher für ihr menschenverachtendes Handeln zu bestrafen, den Drogenkonsumenten selbst aber, die letztlich nur ihrer eigenen Sucht wegen dealen, Behandlung und Heilung alternativ zur Strafe zu bieten. Enno Lücht und Arthur Kreuzer. In diesem neuen Gesetzentwurf steht ja fast nichts Neues drin, außer dass die Höchststrafe erhöht worden ist von 10 auf 15 Jahre, zwischendurch einige Strafen erhöht worden sind, dass die Verherrlichung unter Strafe gestellt werden soll und dass das Bereitstellen von Geld für den Ankauf von Heroin unter Strafe gestellt werden soll. Mehr Neues steht da nicht drin und das ist verflucht wenig. Diese Debatte Therapie statt Strafe, die immer wieder diskutiert worden ist, ist im neuen Betäubungsmittelgesetz überhaupt nicht berücksichtigt worden. Was den Strafrechtsteil angeht, und das ist das Kernstück, war vieles unausgegoren Stückwerk und hing wahrscheinlich auch damit zusammen, dass man eigentlich nicht recht eine Vorstellung hatte, für welche Menschen und für welche Verhaltensweisen man dieses Gesetz machte. Dass der Fixer ja dauerhaft in Gemeinschaften ist, die auch Beschaffungsgemeinschaften sind und damit kriminelle Banden im Sinne der Auslegung solcher Begriffe durch die Rechtsprechung, das hat man gar nicht erkannt, sonst hätte man nicht diese Verbrechensbestimmungen geschaffen, die sinnvoll ja nur sind für wirklich große Händler. Ich meine, irgendeine Form von Differenzierung, etwa zwischen Haschisch und Heroin, wäre zumindest auch aus pädagogischen Gründen notwendig gewesen, vor allem aber dann, wenn man Verbrechenstatbestände schafft und wenn nun auch diejenigen, die mit kleineren Mengen Haschisch umgehen, unter Umständen schon, wenn sie das dauerhaft tun, in Gruppen oder in Klicken dem Verbrechenstatbestand unterstellt werden. Kaum weniger glimpflich kommen die jüngst verabschiedeten Drogenprogramme diverser Bundesländer weg. Misst man sie an ihrer voraussichtlichen Praktikabilität, an den Erfahrungen der Vergangenheit oder am Urteil der direkt oder indirekt vom Drogenproblem Betroffenen vor Ort. So klingt es beispielsweise zunächst einmal sehr gut und eindrucksvoll, wenn der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Friedhelm Fartmann, am 7. Mai 1980 in Düsseldorf verkündet, künftig werde es in seinem Lande eine noch intensivere Suchtmittelbekämpfung geben als bisher und das Netz von Maßnahmen werde noch enger gemacht werden, um gefährdete junge Menschen rechtzeitig aufzufangen und vor dem furchtbaren Schicksal zu bewahren. Ist aber das, was das Landesprogramm da mit einem jährlichen Kostenaufwand von 7,5 bis 10 Millionen Mark für die nächsten 4 Jahre verheißt, wirklich geeignet, dem Problem auch nur annähernd gerecht zu werden? Friedhelm Fartmann zu den Zielen seines Programms. Der erste Ansatz ist eine erhebliche Verbesserung der Prophylaxe, also der Vorbeugung, der Erziehung, der Information. Deswegen sehen wir vor, dass in Zukunft in unserem Lande jede Schule einen Drogenbeauftragten haben soll. Ein Lehrer, der also über diese Problematik Bescheid weiß, die Jugendlichen informiert, sie insbesondere auch informiert über die Risiken sogenannter legaler Drogen, die häufig der Anfang sein können für den Gebrauch von illegalen Drogen. Dazu gehört auch der Missbrauch von Nikotin und Alkohol. Man kann diesen Zusammenhang gar nicht deutlich genug unterstreichen. Zu der Prophylaxe gehört auch, dass jede Drogenberatungsstelle in Nordrhein-Westfalen künftig eine eigene Fachkraft nur für diesen Zweck der Prophylaxe erhalten soll. Der wird aus Landesmitteln mit dieser Fachkraft bezahlt. Und schließlich soll bei jeder Stadt ein Koordinator eingerichtet werden, der das Zusammenspiel und die Zusammenarbeit der verschiedenen Beteiligten koordinieren und verbessern soll. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist die stationäre Verbesserung, also die Erhöhung der Zahl von Plätzen. Wir haben bisher in unserem Lande 130 Plätze. Wir wollen diese Zahl auf 330 erhöhen. Das soll sich aufgliedern in zwei Drogenfachkliniken, in eine Jugendeinrichtung, Kinder- und Jugendeinrichtung und schließlich in eine Zahl von 8 sozialtherapeutischen Arbeitsgemeinschaften, Wohngemeinschaften. Das ist das Zweite. Und schließlich das Dritte ist eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen der Drogenberatung und der Justiz. Insbesondere geht es darum, nicht nur in der Justiz Strafen zu vollstrecken, sondern die Zeit der Strafvollstreckung zur Therapie zu nutzen. Um mit dem letzten der Fachmannschen Punkte zu beginnen, sicher ist es gut und nützlich, wenn Justiz und Drogenberatung besser und intensiver zusammenarbeiten als bisher. Es also künftig nicht mehr gar so viel Leerlauf durcheinander und nebeneinander dieser Instanzen geben wird. Immer vorausgesetzt, die beiden Seiten sind wegen ihres nicht selten sehr unterschiedlichen Vorverständnisses der Drogenproblematik dazu überhaupt fähig und bereit. Auf welche Weise allerdings einsetzende Drogentäter bzw. Abhängige in den Justizvollzugsanstalten therapiert werden sollen, ist angesichts des Selbstverständnisses eines Süchtigen, er versteht sich ja nicht als Krimineller, angesichts der nunmehr schon seit Jahren überquellenden Gefängnisse sowie der sprichwörtlich schlechten Therapiesituation in solchen Einrichtungen schlichtweg schleierhaft. Kaum weniger fragwürdig verhält es sich mit der angekündigten Vermehrung der Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen. So löblich es ist, dass überhaupt mehr Plätze geschaffen werden, so bleibt doch zu fragen, was eine Steigerung der Langzeitkapazitäten um 200 auf 330 Plätze sowie eine Zunahme der Nachsorgegemeinschaften um 8 bei einer geschätzten Zahl von 10.000 Heroinabhängigen im Lande Nordrhein-Westfalen schon bedeutet. Klotzen, nicht kleckern, wäre hier angemessener gewesen. Denn ohne genügend Therapieplätze nutzen die besten Absichtserklärungen und die schönste Drogenpolitik nichts. Was schließlich Nutzen und Wirksamkeit vorbeugender Maßnahmen angeht, ist, zumindest soweit es um die bislang praktizierten und bekannten Spielarten von Prophylaxe geht, mehr als nur Skepsis angebracht. Zum Beispiel im Falle des sogenannten Drogenbeauftragten für Schulen. In Hessen kennt man ihn schon länger und nennt ihn Drogenkontaktlehrer. In der Praxis hat diese Einrichtung eher eine Alibi-Funktion. Ein solcher Lehrer kann den Betroffenen in der Regel weder rechtzeitig helfen, noch kann er ernstlich verhindern, dass ein Schüler drogenabhängig wird. Ein Frankfurter Kontaktlehrer, der schon seit rund 10 Jahren diese Funktion wahrnimmt, über die Wirkungslosigkeit seines Amtes. Zum sogenannten offiziellen Drogenkontaktlehrer wird nie ein Schüler kommen. Denn sein Name ist bekannt, seine Funktion ist bekannt. Und es würde also einer Selbstanprangerung dienen oder gleichen, wenn ein Schüler zu mir käme. Es ist also nie einer gekommen. Nur indirekt wurde mal dieser oder jene Fall vorgetragen. Es kommen Eltern zu mir und haben sich also bei mir Rat geholt, der also dann doch im Grunde genommen immer zu spät ist. Ich kann also dann allenfalls Adressen nennen, Ärzte oder amtliche Stellen, die weiterhelfen können. Aber mehr ist da nicht zu machen. Kaum mehr anzufangen ist auch mit allgemein vorbeugenden prophylaktischen Aktionen wie Informations- und Aufklärungskampagnen über Art, Gebrauch und Wirkung von Suchtstoffen sowie den Informationsschriften, Artikeln, Vorträgen, Fernsehspots und Telefonansagetexten und so weiter über die vielfältigen Aspekte des faszinierenden Themas. Im besten Falle, so wissen Fachleute zu berichten, bleiben sie wirkungslos. Im schlimmsten machen sie den Jugendlichen erst recht neugierig auf die geheimnisvollen Stoffe und regen zur Nachahmung an. Soll Prophylaxe überhaupt einen Sinn haben, so weiß der Frankfurter Drogenkontaktlehrer aus seiner über 10-jährigen Erfahrung und Arbeit, dann muss sie sehr viel früher und auf einer ganz anderen Ebene ansetzen. Das habe ich also jetzt auch sehr deutlich erfahren bei einer Einladung, die wir die Drogenkontaktlehrer hier seitens des Stadtschulamtes hatten. Da wurde also durch den Chefpsychologen hier des Stadtschulamtes, der sich auch sehr gründlich mit der Drogenszene hier beschäftigt hat und auch ein sehr profundes Wissen hier besitzt. Er hatte uns also im Grunde genommen nichts Neues geben können, auch keine Hilfen und zugeben müssen, dass unsere Tätigkeit eigentlich zu spät ansetzt. Und wo ist diese Arbeit zu leisten? Meines Erachtens in der Grundschule, an Elternabenden müsste den Eltern Entsprechendes erzählt werden und in der Erziehungsberatung bei den Eltern von Kleinkindern. Oder vielleicht sogar schon in der Elternberatung, in der Eheberatung, wenn sich ein Ehepaar entscheidet, Kinder zu haben, damit ihnen klar gemacht wird, was das für sie bedeutet. Die ersten 5 Lebensjahre sind radikal entscheidend dafür, ob einer später anfällig ist für Drogenkonsum, für Verführung jeglicher Art. Ich pflege den Eltern zu sagen, geben Sie den Kindern das Teuerste, worüber sie verfügen. Ihre Zeit. Geld und Güter können wir immer wieder bekommen durch Arbeit oder Erbschaft oder sonst wie. Aber Zeit kann uns keiner geben. Und wenn also die sogenannten ordentlichen, interessierten Eltern ihrem kleinen Kind vor dem Schlafengehen eine Geschichte vorlesen und mit ihm nochmal reden, dann haben sie sozial für meine Begriffe mehr geleistet, als wenn sie das Kind schnell in Anführungszeichen umbringen, ja, damit es schnell schlaft und dann schreien lassen, um dann am selben Abend entweder auszugehen oder zu einem Diskussionsabend. Der beste Schutz gegen eine, wie auch immer geartete Sucht, ist ganz sicher eine glückliche Kindheit. Eine Zeit, in der sich die Eltern liebevoll und verständnisvoll um ihr Kind kümmern und stets für es da sind, wenn es sie braucht. Neben dieser unbestritten wichtigsten, primären Prävention spielen aber mindestens noch 2 weitere Faktoren eine überragende Rolle im multifaktoriellen Ursachenbündel für Suchtgefährdung und Drogenkonsum. Da ist zum einen der in seiner Wirksamkeit kaum zu unterschätzende Faktor süchtige Gesellschaft. Wie können wir auch erwarten, dass unsere Kinder nicht ebenfalls zu Drogen greifen, wo doch suchterzeugende Mittel legal und in beliebigen Mengen aller Orten verfügbar sind und sie pausenlos von Erwachsenen umgeben sind, die ihnen Sucht in jeder nur denkbaren Form vorleben? Jürgen Schaltenbrand, Jugend- und Drogenberater in Frankfurt, zum Symptom Sucht als einer speziellen Spielart gesellschaftlicher Selbstzerstörung. Da gibt es so harmlose Geschichten wie Kaffee und weniger harmlose wie Amphetamine, Wachmacher und andere, die, wenn man dann die Wachheit nicht mehr braucht, die einen dann runterdämpfen. Das fängt beim Bier an und geht über die harten Schnäpse zu den Beruhigungsmitteln, den Schlafmitteln, die also in rauen Mengen in jeder Hausapotheke rumfliegen und genutzt werden. Notwendige Konsequenz im Sinne einer sich erst langfristig auswirkenden Drogenprophylaxe, so der nordrhein-westfälische Sozialminister Friedhelm Fahrtmann, kann hieraus deshalb nur sein, der Bevölkerung immer wieder mit Nachdruck deutlich zu machen, dass fast jede Drogenkarriere zunächst einmal mit den sogenannten legalen Drogen beginnt. Wenn Sie nur mal daran denken, dass wir in unserem Lande Nordrhein-Westfalen im Jahre 1978 16 Mal so viel Alkoholtote gehabt haben, wie Drogentote, dann macht das die Dimension des Problems deutlich. Und wenn wir gleichzeitig wissen, dass bei den Jugendlichen, bei den 14- bis 17-Jährigen, der Nikotinverbrauch ansteigt, ansteigende Tendenz hat, schon höher liegt als im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung, dann zeigt das die alarmierende Wirkung, die in der Verharmlosung sogenannter legaler Drogen, sprich Alkohol und Nikotin, liegt. Das wird ein Prozess sein, das deutlich zu machen. Ein Schritt auf diesem Wege wäre schon getan, wenn die beliebige Verfügbarkeit der legalen Drogen, insbesondere des Alkohols, verändert würde. Denn angesichts der stetig steigenden Abhängigkeitszahlen, auch und gerade vom Alkohol, geht es nicht länger an, dass Kinder und Jugendliche fast überall Alkohol kaufen können, beziehungsweise ihnen in Gaststätten und Trinkhallen alkoholische Getränke ausgeschenkt werden. Hier sollen die vorhandenen Vorschriften zum Schutze der Jugend konsequenter überwacht und Verstöße dagegen notfalls hart bestraft werden. Auf jeden Fall sollte man nicht versuchen, sich weiterhin mit dem billigen Argument, wir hätten eben einen Preis für unser freiheitliches und liberales Gesellschaftssystem zu zahlen, aus der Verantwortung für diese Entwicklung zu stehlen. Der Schlüssel zu einer weiteren Ursache von Suchtgefährdung und Drogenkonsum liegt in der Persönlichkeitsstruktur des tatsächlich wie potenziell Abhängigen. So lässt sich beispielsweise an den Krankengeschichten drogenabhängiger junger Menschen ziemlich eindeutig ein kausaler Zusammenhang ablesen zwischen ihrer Bereitschaft, Drogen zu nehmen und ihrer Unfähigkeit, mit Konflikten richtig umzugehen bzw. Probleme angemessen lösen zu können. Mit Krisen wie sie nun einmal im Leben eines jeden jungen Menschen auftauchen, sei es Sitzenbleiben oder erster Liebeskummer, werden sie nur schwer oder überhaupt nicht fertig. Sozialminister Armin Klaus, Wiesbaden. Sowohl im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit als auch im Bereich der Schule ist deutlich zu machen, was denn die Ursachen der Drogenkrankheit ist, das heißt also des Abhängigkranken, nämlich dass er in seinem Sozialisationsprozess, nämlich im Prozess der Herausbildung eines eigenen Ichs gestört wurde. Und zwar, dass das entweder Kinderarzt, Familie, auch Lehrer nicht gemerkt haben und dies dann aufbricht in einem Alter, in dem ohnehin die Pubertätsprobleme hinzukommen. Das heißt, die ganze Prophylaxe oder vorbeugende Maßnahmen müssen ihren Schwerpunkt darauf legen, wie man lernt, wie Konflikte entstehen und wenn Konflikte da sind, wie man sie meistern kann. Das heißt, welche Instrumente zur Verfügung stehen, um sie meistern zu können. Das ist eine Aufgabe von Erziehungsberatungsstellen, das ist eine Aufgabe von Elternschulung, das ist eine Aufgabe von Elternarbeit in den Schulen, das ist eine Aufgabe, wenn Sie so wollen, auch von Lerninhalten schlechthin. Ohne eine grundlegende Reform unseres primär zu Leistung und Konkurrenzdenken erziehenden Schul- und Bildungssystems wird dieses Ziel wohl kaum zu erreichen sein. Nur wenn unsere Schulen sich darauf besinnen, dass Lernen auch Spaß machen kann. Und sie begreifen, dass junge Menschen neben Faktenwissen auch lernen müssen, wie man solidarisch miteinander umgeht bzw. Konflikte in angemessener Weise löst, besteht eine kleine Chance, dass in Zukunft nicht immer größere Teile der jungen Generation aussteigen und ihre Probleme mit dem Griff zur Droge zu lösen versuchen. So wichtig es ist, das langfristige Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und alle Projekte, die in diese Richtung zielen, tatkräftig zu unterstützen, so bleibt doch als dringlichste Aufgabe für die nächsten Jahre, ein weiteres Vordringen der Drogenseuche, der harten Drogen also, zu verhindern. Mehr wird, so zynisch das auch klingen mag, auf absehbare Zeit kaum möglich sein. Und selbst hierzu bedarf es ganz erheblicher Anstrengungen. Zunächst und vor allem ist ein Mehr an Koordination und Kooperation unumgänglich. So darf es eigentlich nicht länger möglich sein, dass entzugswillige Fixer von Krankenhäusern, Beratungsstellen oder Therapiezentren abgewiesen werden, nur weil ihnen der Betreffende nicht ins Konzept passt. Dass Ärzte, Psychiater oder Berater nicht erkennen, wenn jemand abhängig oder in hohem Maße drogengefährdet ist. Dass Ärzte abhängig machende Medikamente in beliebigen Mengen an Abhängige verschreiben. Dass bereits entgiftete Süchtige wieder auf die Szene entlassen werden, nur weil vorübergehend kein Therapieplatz frei ist. Hier sollten, schließlich ist jeder Drogenkonsument eine Gefahr für sich selbst und für andere, die Möglichkeiten der Freiheitsentziehungsgesetze besser genutzt werden. Im Übrigen wird ja jeder Kranke, der eine hoch ansteckende Krankheit hat, ebenfalls unter Quarantäne gestellt. Viel Zeit haben wir allerdings nicht mehr zu verlieren. Wenn es uns nicht bald gelingt, das Ansteigen der Drogenflut zu stoppen, werden noch wesentlich mehr als 500 bis 1000 junge Menschen pro Jahr am Rauschgift zugrunde gehen. Denn jeder Abhängige, so formuliert der Frankfurter Drogenberater Jürgen Schaltenbrand, ist ein Toter auf Urlaub. Für einen Süchtigen kann jede Spritze, gewollt oder nicht gewollt, die letzte sein. Der goldene Schuss löst letztlich jedes Problem. Ich hatte schon öfter so Phasen, da war ich sehr unvorsichtig und ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn ich versehentlich auf der Strecke geblieben wäre. In einer Aufnahme des Westdeutschen Rundfunks hörten Sie: Der goldene Schuss oder löst der Tod das Problem? Eine Bilanz zur Drogenpolitik. Das Manuskript schrieb Manfred Mais, es sprachen Karl-Heinz Wagner und Klaus Eckert.